gerade geduscht? Ja, klar. Hast du in die Hose gepinkelt? Unter anderem. Wie sah aus? Wir waren wandelnd damit. Wie sieht sie vor der Tür aus? Ja. Ist okay. Schön gespielt hat sie. Und auf jeden Fall haben wir Kelleraffen mit Erde lebendig begraben und Würmer. Aber die kommen da ja wieder raus. Ne? Mhm. Denn es regnet. Nö, auch so. Die Erde ist ja locker. Mhm. Die fressen sich durch die Erde, die Regenwürmer. Die essen das. Das war, die essen die Erde. Toll. Da habe ich ja genau das richtige Essen. Ja, da können sie auch nicht verhungern. Da kommt die hinten, die kommt hinten wieder raus, die Erde. Mhm. Dann ist die aber besser, wenn die hinten wieder rausgekommen ist. Weißt du, was denn sicher ist? So wie dein Henry. Ja. Hä? Aber der Henry ist doch krank. Der Henry ist krank, ja. Wer war das gestern, vorgestern, den wir da getroffen haben, im Kindergarten, der Mann, der die Frau geküsst hat? Wow. Erster Eindruck. Ich sehe allein 1, 2, 3, 4 große Arcana-Karten von insgesamt, bitte, lass sie bitte liegen, lass nicht weglegen. 4, 8, 11. Also ein Drittel. Große Arcana-Karten beziehen sich auf Bewusstseinszustände. Ne, wobei, das sind 22 Karten, die bilden einen Kreislauf von Bewusstseinszuständen. Ne? Gabi! Große Karten, das sind die kleinen Arcana-Karten. Die stellen so das Gewiesel dar. Meine Sprache. Sag dir mal, was die Uhr. Was? Sag dir mal, was die Uhr. Du kannst doch ruhig laut sagen. Oh, echt? Würdest du das machen für mich? Toll. Die großen. Der Hardy. Hallo Dagi! Ich schreibe jetzt einfach mal hier hin. Positiv, ne? Ja. Ah, da kommt sie gerade. Ist der Einsiedler. Das ist eine große Arcana-Karte. Ja. Der Einsiedler macht folgendes. Der Einsiedler zieht sich aus der Welt zurück, um in sich oder in der Abgeschiedenheit Wissen zu erlangen. Hat den Vorteil der Ruhe, hat aber auch den Nachteil des Alleinseins. Das, was negativ ist, sind die zwei Kelche. Wobei Kelche, Kelche sind Wasser, Gefühle, Stimmung. Ja. Das war die Kelch 2. Das nächste war die Basis. Warum du die Frage überhaupt stellst. Ist der Magier. Der Magier ist die erste Karte im Tarot, im großen Arcana. Das ist der Anfang. Ja. Wobei Anfang, Ende dann gar nichts zu sorgen hat. Ja. Zu den Sachen, den großen Arcana-Karten, hat die Gabi die Sachen dort einfach scheiße. Ich weiß nicht, alles da. Vergangenheit. Ist eine große. Vergangenheit ist der Tod. Ne? 13. Wobei der Tod in Tarot nicht als das Ende, sondern immer als ein Tor begriffen wird. Ne? Mhm. Das Ende von einer Entwicklung, die ist abgeschlossen. Das ist noch nicht die Wiederauferstehung. Das ist die Erfahrung des Todes. Hast du schon mal Sterben ohne Nee, brauchst du nicht. Die Tür hin, aber du wirst immer, dass der Tod nur die Durchgangstür ist, irgendwas anderes. Warum ne? Möglich. Alternativ, wobei das hier die Vorstufen zu dem sein kann. Oder zwei Alternativen, ne? Ja, habe ich. Ist fünf Kelche.